ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Thought, and that he's here means he's never lost. Und dann.